Wäre aber in allen Staaten der Erde die gleiche Wertmessereinheit eingeführt, was die Juden natürlich, sobald sie die unumschränkte Wirtschaftsmacht in Händen haben werden, also gleich einzuführen gedenken, dann wäre bei der Wertgleichheit der Geldeinheiten als Ausgangspunkt die Zumutung an die Völker, dass die Weltmark in Deutschland plötzlich weniger wert sei als die in England oder sonst wo, ein viel schwerer einzuschmuggelndes Manöver als bei der Wertverschiedenheit der Gelder gleich im Anbeginne der Razzia. So aber, wo die Waren, die von einem Staate an den anderen geliefert wurden, auch gleich in bar gezahlt und derart das Geld des einen Staates in den Machtbereich des anderen gelangen konnte, ergab es sich ganz von selbst, dass auf den Devisenzentralen die Wertverschiedenheiten festgestellt und Wertschwankungen je nach Angebot und Nachfrage des jeweiligen Geldes möglich wurden. Man sieht, wenn die Grundlage des Wirtschaftslebens darauf eingestellt ist, dass zwar die Wertmessereinheiten der verschiedenen Staaten verschieden wertig sind, dabei aber doch das Geld durch Warenbezahlung ins Ausland strömen kann, dann ist es unvermeidbar, dass der Händler sich eben auch des Geldes selbst als Handelsartikel bemächtigt. Hier nicht in der Einsicht in das wahre Wesen des Geldes jenen Halt gefunden zu haben, der bewirkt hätte, dass die Wirtschaftsverbrechen nicht möglich geworden wären, die alle Staaten, einen nach dem anderen, je nach Zions Gutdünken der Vernichtung entgegentreiben sollten, ist abermals die ewige arische Schuld dieses hier nicht erfassenden und also vor all dem ungeheuerlichen fassungslosen Geistes, die die gesamte arische Menschheit heute so furchtbar schwer büßen muss. In der Weltgeschichte und alles hierher Gehörige ist von der allergrößten weltgeschichtlichen Bedeutung, wird eben ewiglich die Dummheit und mangelnde fassende Kraft bestraft, niemals aber die Schlechtigkeit oder das Verbrechen, was wohl im Einzelschicksal hin und wieder, nie aber im Gesamtschicksale von Völkern und Rassen seine Strafe und Vergeltung findet. Hier aber gebührt dem früher erwähnten Wenzel Schober das unsterbliche Verdienst, den richtigen Weg gezeigt zu haben, ohne dass dieser Fingerzeig beachtet, gesehen, geschweige denn beherzigt worden wäre. Schober aber zeigte in unwiderleglicher, daher auch nie widerlegter, sondern nur totgeschwiegener und unsichtbar gebliebener Weise, dass kein Staat Barzahlungen weder in Metall noch in Papiergeld ans Ausland leisten dürfe, soll er nicht namentlich als der ärmere und wirtschaftlich schwächere valutarisch unrettbar vernichtet werden. Denn das Geld des Staates A im Staate B, der es doch nur für Einkäufe im Staate A verwenden kann, muss unweigerlich zum Handelsartikel, der also Wert, das heißt beim Gelde Kursschwankungen ausgesetzt ist, herabsinken. Denn ist im Staate B viel Nachfrage nach Waren des Staates A, dann wird dessen Geld hoch im Kurse stehen, ist wenig Nachfrage, wird sein Kurswert sinken. Man sieht, bei solcher Handhabung des Geldes ist schon aller Entwertungsteufelei, allen Manövern schlau zusammen und einander in die Hände arbeitender Schawrussen Tür und Tor geöffnet. Soll demnach vermieden werden, dass Geld des Staates A zum Handelsartikel des Staates B herabsinke und demnach der internationalen Händlerbande geradezu ausgeliefert sei und verfalle, so muss eben ganz einfach verhindert werden, dass es durch Zahlung ausländischer Waren ins Ausland gelange. Wie dies zu verhindern sei, das eben hat uns Schober gezeigt. Ihm hier nicht gefolgt zu haben, ist das an sich selber verübte Verbrechen des von allen wirtschaftlichen fassungslos versagenden, fassenden Geistes. Gäbe es aber eine allen Staaten gemeinsame Stelle, an welcher einzig und allein die jeweiligen durch Kauf ausländischer Waren eingegangenen Gelder erhältlich wären, ohne dass sie je von dort anders als eben zum Zwecke des Ankaufes von Waren des betreffenden Auslandsstaates entfernt werden könnten, dann wäre das Agio, der Handel mit Geld als Ware, der Anfang von allem Unheil und Schwindel unmöglich gemacht, selbst dann, wenn der allen Staaten gemeinsame Einheitswert diese Schwankungen in ihrer Sinnlosigkeit und Unmöglichkeit noch nicht allen offenkundig dargezeigt hätte. Diese Geldzentrale aber würde auch insofern regelnd auf Im- und Export einwirken, als, wenn zu viel oder zu wenig Geld des jeweiligen Auslandsstaates vorhanden wäre, automatisch an dem Geldmangel bzw. Überschuss dieses Staates an der Zentralstelle sich die Möglichkeit, bei ihm Waren zu kaufen bzw. ihm Waren zu liefern, regeln würde. Man sieht, um den Wirtschaftsverbrechen der Weltschafrusse zu entgehen, werden über, nicht internationale Vereinbarungen und Institutionen unbedingt nötig sein, von Menschen arischen Geistes errichtet und verwaltet, zur Verhütung und Vernichtung beweglicher Vernichtungsmethoden. Hierüber noch Näheres im aufbauenden Teile dieser Schrift. Jedenfalls ist und bleibt es für eine Verbrecherbande, deren Ziele der übrigen Bevölkerung unbekannt sind, ein Kinderspiel, allein durch systematisches Aus dem Verkehr ziehen von größeren Mengen erst von Metall, dann von Papiergeld, eine Geldknappheit zu überzeugen, die dann eine miteingeweihte Notenbank durch unermüdliches Drucken von neuem und also immer wertloserem Papiergelde beantworten kann. Dieser Vernichtungsschwindel wurde in Österreich betrieben, bis die Krone etwa auf ein 14.000stel des Vorkriegswertes herabgedruckt und gedrückt worden war. In Deutschland aber, wo es galt, das Volk so weit zu bringen, dass es sich die Sanierung nach Österreichs Muster, zu Deutsch die Verwandlung in eine Kolonie für sämtliche zur Plünderung aus aller Herren Länder herbeigeeilten Händler gefallen lasse, musste die Markentwertung noch weit gründlicher als selbst in Russland der Rubelsturz betrieben werden. Dass obendrein jede von der Schawrusse vorausberechnete Schwankung zu nicht enden wollenden Gewinnen der eingeweihten Spekulanten auf den Geldbörsen führen muss, sei nur nebenbei bemerkt. Ist es doch mehr als natürlich, dass, wenn die Praktiken des beweglichen Geistes unbeanstandet betrieben werden können, alles, aber auch alles gelingen muss, was irgend aus solchen Manövern herausgeschwindelt werden kann. Wenn es einem einzigen Arier gäbe, der die Ungeheuerlichkeit des derart seit dem Kriege betriebenen Güter- und Wertevertilgungsschwindels überblicken und ermessen könnte, er würde vernichtet zusammenbrechen ob der Riesenhaftigkeit des Geschehens. Dies ist es ja namentlich, was der Jude mit Recht als den unbestrittenen und bestreitbaren Sieg seines Gottes empfinden muss, dass all das Gigantische gelang, ohne dass der Arier aus hypnotischer Lähmung und Blindheit erwachte und sehend wurde. Daher denn auch das verzweifelte Bemühen unserer Weisen, den Sehenden und Rufenden unter lauter klaglos Blinden nie und nirgends zu Worte kommen zu lassen, da sie besser als irgendwer wissen, dass es nur einer Stimme bedürfte, um vor ihrem Anhauche ihr ganzes wolkenhochgetürmtes babylonisches Schwindelgebäude zusammenstürzen zu lassen, noch ehe der nicht mehr zu vernichtende Riesenbau stünde, der ja erst erstehen kann, wenn der vernichtete arische Mensch dessen gefügigen Unterbau abgegeben hätte.